Scheven Kaspar war Knecht auf dem Tornhope gewesen, der von den dänischen Mordhunden niedergebrannt war, und Stiers Mädchen, die als Magd gedient hatte und ihr Leben lassen musste, weil sie dem Schandvolke gerade in den Weg gelaufen war, das war sein Schatz gewesen. Kaspar hatte früher schon nicht viel gesagt und bloß gelacht, wenn es gar nicht anders gehen wollte. Aber jetzt sprach er kaum mehr, und das Lachen hatte er ganz verlernt. Außer wenn er den Hof erben oder das kleine Mädchen wartete, das Rose hieß. »Du hättest man auch gleich ein Frauenmensch werden sollen«, pflegte Miekin zu sagen, wenn er sich mit den Kindern abgab. »Was ist das für ein Werk? Schleppst dich da in einem fort mit den Kröten ab, und andere Leute hüten das Land.« Kaspar aber sagte nichts und ließ vor Bartholds und Roses Nasen einen Hampelmann tanzen, dass es klingelte und klapperte, denn er hatte ihn von oben bis unten mit Perlen und bunten Steinen behängt, die er bei einem Waldsteiner Hauptmann im Hosensack gefunden hatte. »Dumme Trine«, dachte er, als er Miekins roten Rock nicht mehr sah. »Dumme Trine«. Und während er den Hampelmann tanzen ließ, dachte er an den Abend, als er mit Gödigen Gustel und Schelenludien und Bollenbernd an der Heerstraße auf Anstand gewesen war. »Alle Tage ist Jagdtag, aber nicht alle Tage ist Fangtag«, hatte Ludien gesagt, als es schon zu schummern anfing. Aber dann hatte er das Ohr auf die Erde gelegt. »Die Hirsche ziehen«, flüsterte er und machte sich fertig. Vier Reiter kamen in hellem Galopp an. Da riss Bernd an einer Schnur, die auf der Straße lag, ein weißer Lappen flog vor dem Pferde auf, das sie scheuten, und dann knallte es dreimal und dann noch einmal, und Kaspar machte ein ganz dummes Gesicht, als auf sein Teil 5 blanke Dukaten, ein paar neue Stiefel und noch allerlei Kram kam, so die bunte Kette, die der Hauptmann in der Tasche hatte. »Ja, jetzt, wo es zu spät ist, Wieschen«, dachte er, »da haben wir das Geld. Was soll ich jetzt mit dem Schied?« Er gab es dem Bauern zum Aufheben, denn er brauchte nichts als Essen und Kleider, und die waren billig, denn es wuchs davon genug in der Heide, wenn man sich darauf verstand. Und Scheves Kaspar verstand sich darauf. Es war ihm wahrhaftig nicht um die Beute zu tun, aber wenn er mit den anderen mal wieder ein paar Dänen oder Kaiserliche oder was es sonst war beiseite gebracht hatte, dann dachte er, so, ihr bringt anderer Leute Mädchen nicht mehr um. Wenn er dann mit den Kindern spielte, dann sah er aus, als hätte er nie einen Finger krumm gemacht. Viel machte er sich auch nicht daraus, aber Arbeit ist Arbeit, dachte er, wenn er wieder einmal heran musste. Viel lieber war es ihm schon, wenn er rechtschaffen arbeiten konnte oder Wolfsfallen bauen musste, denn die Wölfe nahmen ganz gefährlich zu und auch die Luchse spürten sich wieder mehr, weil keiner ihnen wehrte, da schlimmere Biester, die wie Menschen aussahen, aber die reinen Teufel waren, sich mehr als nötig blicken ließen. Schneller als sonst bekamen die Bauern Falten um den Mund, und mancher Sohn war schon mit 40 so grau, wie sein Vater es kaum mit 60 war. Harm Wulf war noch immer ein junger Kerl, aber als sein Hof abgebrannt war, war ihm Asche auf den Kopf geflogen und Ruß in die Augen gekommen und Rauch in den Mund. Wenn er seine schöne Frau und seine beiden gesunden Kinder ansah, wurden seine Augen wieder hell und seine Lippen gingen auseinander. Sein Haar aber war und blieb an den Seiten grau, und nicht mehr oft flirtete er das Brummelbärlied. An einem Juliabend aber hörte die Bäuerin, wie er flötete, als er dem Knechte den Fuchs gab. Er ging auf sie zu, fasste sie um und sagte, »Freue dich, Johanna, es wird Frieden. Die Dänen ziehen ab, ich habe es in Burgdorf als fest und sicher vernommen.« Die Frau machte ihr glücklichstes Gesicht, aber dann fasste sie sich mit der Hand nach der Brust und verlor alles Blut aus dem Backen. Gleich darauf aber lachte sie wieder und sagte, »Es war eine große Freude, Harm. Frieden, ja, den wünscht sich ein jeder. Gott sei Lob und Dank.« Es war ein schöner Abend. Der Himmel über dem Heidberge war rot, die Rosen rochen stark, und in dem Risch an der Beek sang ein Vogel ganz wunderschön. Der Bauer und die Bäuerin saßen auf der Gartenbank und sahen in den Abend. Ab und zu rief eine Eule in der Wohlt oder eine Ente schnatterte an der Beke und unter dem Dache piepten die jungen Schwalben. Die Bäuerin hatte ihren Kopf an die Schulter ihres Mannes gelegt und hatte ein Gesicht wie ein Kirchenengel. »Frieden, Frieden«, flüsterte sie und bekam nasse Augen. Aber so schnell vertrugen sich die hohen Herren nicht. Zwar die Dänen zogen ab, aber die anderen blieben, und noch manches Mal war der Himmel rot von etwas anderem als von der Abendsonne. Und die Werwölfe mussten mitten in der Ernte die Sensen liegen lassen und die Kugelbüchsen hinter dem Schapp hervorkriegen. Denn allzu sehr drückten die Kaiserlichen das Land, ob zwar der Herzog treu zu dem Kaiser stand, so viel ihm das auch verdacht wurde. Der Hunger und die Not waren so groß im Lande, dass die rechtlichsten Bauern nicht mehr anders konnten, als wenn sie auf Mord und Raub ausgingen. Das war dann das Allerschlimmste, wenn die Wehrgenossenschaft Hand an Leute legen musste, die vor dem kein anderes Blut vergossen hatten als das von Vieh und Geflügel. Es war an einem Aprilabend, als der Wulfsbauer abgerufen wurde. Von Mellendorf her war eine Bande von Räubern gemeldet, die den Weg auf das Bruch zunehmen sollte. Bauern aus dem Kahlenbergischen, der Neustädter Gegend und aus dem Stifte Hildesheim waren es, die längst kein Dach mehr hatten, unter dem sie schlafen konnten. »Dieses Stück will mir nicht gefallen«, sagte Drewes zu Wulf. »Fremde Völker, wenn es die noch wären, da kommt es auf ein paar mehr oder weniger nicht an. Aber diese Leute da, die bloß der Hunger so weit gebracht hat, das ist, als wenn man seinem besten Hund an den Kopf schießen muss, weil er die Dollwut hat. Es sind doch Menschen wie unser eins.« Der Peerhofsler nickte. »Weißt du«, sagte er, »das Beste ist, wir geben ihnen auf, dass sie einen anderen Weg nehmen, vielleicht, dass sie Verstand annehmen. Ich will ihnen das sagen. Ich glaube kaum, dass einer von ihnen ein Schießgewehr hat, und wenn schon, so fällt er um, wenn er Dampf macht. Da ist keiner bei, der noch ein Kalb festhalten kann, wenn es weg will. Am Dietberge habe ich sie dicht an mir vorbeiziehen sehen, ordentlich elend ist mir dabei geworden.« Der Engenser schüttelte den Kopf. »Es ist besser, ich mache das. Stößt mir etwas zu, dann ist das weiter nicht schlimm. Meine Kinder sind groß genug, um sich selber zu helfen, deine aber nicht. Zudem kommt mir das als Oberobmann auch mehr zu.« Der Junge, den er bei sich hatte, kroch hinter den krausen Fuhren her und sagte den Wölfen Bescheid. »Der reinste Duffsinn ist das nun wieder«, knurrte Fiekenludolf. »Drewes wird alt, und bei Kleinem taugt er nicht mehr zum Obmann. Mich soll bloß wundern, was dabei herauskommt, was Gutes bestimmt nicht.« Er sollte recht behalten. Kaum war Drewes hinter dem Busche heraus und hatte eben gerufen, »Leute, ich rate euch zum Guten, bleibt hier weg, die Welt ist groß genug.« Da zog ein langer Kerl, der einen roten Frauenrock als Mantel umgehängt hatte, eine Pistole heraus und schrie, »Denn so mach uns Platz!« und schoss den Engenser über den Haufen. Er und sechs andere lagen beinahe in demselben Augenblicke da und färbten den Sand rot, und eine Viertelstunde später liefen zwei Drittel der Bande den Weg zurück, den sie gekommen waren, ohne sich nach denen umzusehen, die in der Heide liegen blieben. Aber davon wurde Drewes nicht besser. Er lag mit dem Rücken gegen einen Machangelbusch, stöhnte und hielt sich den Unterleib, denn da hatte er den Schuss hinbekommen. Der Wulfsbauer untersuchte den Einschuss. »Weißt du was, Drewes«, meinte er, »was das Beste ist? Wir tragen dich zu mir. Einmal ist es bis dahin der ebenste Weg, und dann liegst du da auch am ruhigsten, und du hast außerdem die beste Pflege, denn was meine Frau ist, die versteht sich auf sowas vorzüglich.« Drewes war das zufrieden, vorausgesetzt, dass anderen Tages sein Wieschen kam, denn die könne er um sich nicht missen, sagte er. Sie kam auch. Der Wulfsbauer machte große Augen, als er sie sah, denn er hatte sie lange nicht gesehen, wenn er auch oft genug auf dem Drewes-Hofe gewesen war. »Ein Bild von einem Mädchen ist das ja geworden«, dachte er, als sie vor ihm stand und ein um das andere Mal weiß und rot aussehend wurde. »Was hat sie bloß«, dachte er, als er das sah, aber dann kümmerte er sich nicht weiter um sie. Mit ihrem Vater stand es besser, als es zuerst aussah. Die Wulfsbäuerin hatte die Kugel gleich gefunden und herausgenommen, aber dem Engenser gesagt, unter zwei Wochen dürfe er nicht aus dem Bette. »Na, Langeweile wirst du nicht haben«, meinte sie. »Erstens hast du ja Wieschen, und wenn ich Zeit habe, will ich dir immer etwas vorlesen.« Das war Drewes sehr zufrieden, denn in der letzten Zeit war er immer frömmer geworden. »Wieschen, kannst da auch sitzen gehen«, rief er, wenn die Bäuerin mit der Bibel kam. »Das tut dir auch keinen Schaden, wenn du zuhörst.« Aber meistens hatte Wieschen dies oder das zu tun, und wenn sie endlich kam, dann wurde sie umschichtig weiß und rot, wenn die Frau sie ansah, so daß sie aus ihr nicht klug werden konnte, zumal das Mädchen beim Essen kein eines Mal aufsehen mochte und an jedem Bissen herumwirkte. Den einen Vormittag stand die Bäuerin in der Dönze und sah Wieschen zu, die im Garten mit den Kindern spielte, denn das tat sie, sobald es eben anging. Da kam der Bauer und nickte dem Mädchen freundlich zu, und die Frau sah, dass ihr die Brust auf und ab ging und dass sie erst ganz weiß im Gesichte wurde und sich dann rot ansteckte. Der Bauer lachte, als er sie so dasitzen sah. »Musst sehen, dass du auch bald zu welchen kommst«, rief er lustig. »Mich wundert überhaupt, dass du noch immer unbeschrieben bist. Die Engenser Jungens müssen wohl alle keine Augen haben.« Damit ging er um die Hausecke. Da ging der Bäuerin mit einem Male ein Licht auf, denn das Mädchen sah hinter dem Bauern her, gleich als hätte er ihr ein großes Unrecht angetan, küsste den Jungen, den sie auf dem Schoße hatte und der seinem Vater wie aus dem Gesichte geschnitten war, wie unklug, und dann hielt sie die Hand vor die Augen und weinte, dass es sie schüttelte.